Hören 18. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Meine grüne Stadt. Heute soll es um das Thema Kleingartenkultur gehen. Ich begrüße hier im Studio Frau Angelika Arnold, Mitgründerin des Vereins Mein Garten e.V. und Herrn Leonard Schwarzer, der im Neuburger Gartenverein aktiv ist. Guten Tag. Schönen guten Tag. Frau Arnold, wie sind Sie dazu gekommen, den Verein Mein Garten e.V. zu gründen? Nun, das ist ja keine neue Idee. Schon vor 100 Jahren hat man solche Vereine gegründet. Und auch heute ist die Situation so, dass es immer mehr Menschen gibt, die es in die Großstädte zieht. Aber kaum jemand kann sich ein Häuschen mit Garten leisten. Manche haben noch nicht einmal eine Wohnung mit Balkon. Worum ging es denn bei Ihrem Verein konkret? Das Gelände des Vereins liegt in einer parkähnlichen Anlage. Den Mitgliedern ist es erlaubt, freie Flächen zu pachten und zu bewirtschaften. Wir hatten nun aber die Idee, dass die Freiflächen nicht mehr durch einzelne Mitglieder, sondern durch die Gemeinschaft genutzt werden sollten. Leider hat das nicht gut funktioniert. Die Vorstellungen waren einfach zu unterschiedlich. Schließlich mussten wir sogar feste Regeln einführen, was gar nicht gut ankam. Nach meinen Informationen war es bei Ihnen sogar so, dass zum Beispiel geregelt wurde, wie viel Prozent der Nutzfläche womit konkret bepflanzt werden darf. Herr Schwarzer, Ihnen ist die Lust an der Gartenarbeit aber nicht vergangen. Nein, ganz und gar nicht. Was waren für Sie denn Gründe, sich für einen Gartenverein zu entscheiden? Nun, da war zuallererst der Wunsch, mehr draußen, also im Grünen zu sein. Wir fanden unsere Hochhauswohnung besonders für die Kinder zu beengt und haben uns dann nach Möglichkeiten in unserer Nähe umgeschaut. Für meine Frau war aber sicherlich auch wichtig, dass wir nun unser eigenes Obst und auch Gemüse anbauen können. Und ich muss sagen, das möchte ich jetzt gar nicht mehr missen. Es ist eine tolle Sache, am Sonntagmorgen ein Glas Marmelade aufzumachen und zu wissen, wir haben die Marmelade nicht nur selbst gemacht, sondern auch die Früchte dazu angebaut. Zusammen mit unseren Freunden. Frau Arnold, Sie haben den Verein dann wieder verlassen. Haben Sie das inzwischen bereut? Nein. Wir wollen uns nun am Wochenende und abends einfach nur ausruhen. Die Vereinsarbeit hat uns nicht gut getan. Von Freunden wissen wir auch, wie viel Streit sich im Nachhinein noch ergeben hat. Dann haben Ihre Freunde sicher auch viel Pech gehabt. Ich muss sagen, wir haben durch den Verein viele neue Bekannte hinzugewonnen und fühlen uns dort sehr wohl. Zugegeben, bestimmte Regeln müssen eingehalten werden. Und es ist auch eine Menge Arbeit. Aber ich bin sicher, wer Spaß an Gartenarbeit hat, nimmt das gar nicht mehr als Arbeit wahr. Für uns ist das eigentlich eher ein Hobby. Frau Arnold, Herr Schwarzer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.